Farm der Tiere. Hörspiel von Jürgen Liebing nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell. Kameraden, was ist der Sinn dieses unseres Lebens? Unser Leben ist elend, arbeitsreich und kurz. Ich glaube nicht, Kameraden, dass ich noch sehr viele Monate unter euch sein werde. Und bevor ich sterbe, halte ich es für meine Pflicht, auf euch die Weisheit zu vererben, die ich mir erworben habe. Das Leben eines Tieres ist Elend und Sklaverei. Das ist die simple Wahrheit. Gehört das aber zur Ordnung der Natur? Warum fahren wir fort, auf so klägliche Art zu leben? Weil uns fast das gesamte Produkt unserer Arbeit von den Menschenwesen gestohlen wird. Entledigt euch nur des Menschen und das Produkt eurer Arbeit ist euer Eigen. Was müssen wir also tun? Nun, Tag und Nacht mit Leib und Seele daran arbeiten, das Menschengeschlecht zu besiegen. Das ist meine Botschaft an euch, Kameraden. Revolution. Ich weiß nicht, wann diese Revolution kommen wird. Vielleicht in einer Woche oder in 100 Jahren. Aber ich weiß, dass früher oder später die Gerechtigkeit siegt. Ich habe euch nur noch wenig zu sagen. Denkt stets an eure Pflicht, dem Menschen und allem, was er tut, feindlich gesinnt zu bleiben. Wer auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Wer auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Und denkt auch daran, dass wir im Kampfe gegen den Menschen niemals so weit kommen dürfen, ihm zu gleichen. Selbst wenn ihr ihn besiegt habt, dürft ihr seine Laster nicht übernehmen. Kein Tier darf je in einem Haus wohnen oder in einem Bett schlafen oder Kleider tragen oder Alkohol trinken oder Tabak rauchen oder Geld anrühren oder Geschäfte machen. Alle Gebräuche des Menschen sind von Übel. Und vor allem kein Tier darf jemals seine eigene Art tyrannisieren. Schwach oder stark, klug oder einfältig, wir sind alle Brüder. Kein Tier darf je ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich. Diese Rede wurde gehalten in der Nacht, da Mr. Jones von der Herrenfarm vergessen hatte, die Klappen der Ställe und die Tore der Scheunen zu schließen, weil er zu betrunken war. Und jetzt, Kameraden, will ich euch von meinem Traum der letzten Nacht erzählen. Es hatte sich bei den Tieren herumgesprochen, dass Old Major, der preisgekrönte Eber, in der Nacht zuvor einen seltsamen Traum geträumt hatte und dass er diesen den anderen mitzuteilen wünschte. Ich kann euch diesen Traum nicht beschreiben. Es war ein Traum von der Erde, wie sie einst sein wird, wenn der Mensch verschwunden ist. Doch es erinnerte mich an etwas, das ich längst vergessen hatte. Vor vielen Jahren, da ich noch ein kleines Ferkel war, pflegten meine Mutter und die anderen Säue ein altes Lied zu singen, von dem sie nur die Melodie und die ersten drei Worte kannten. In meiner Kindheit hatte ich die Melodie auch gekannt, aber sie war seit langem aus meinem Gedächtnis verschwunden. In der vergangenen Nacht, aber in meinem Traum, kam sie mir wieder in Erinnerung. Und mehr noch, auch die Worte des Liedes kehrten zurück. Das Lied heißt Tiere von England. Tiere von England, Tiere von Irland, Tiere zu Lande, im Meer, in der Luft, horchet auf meine frohe Verheißung goldener Zukunft, die euer ruft. Früh oder spät, es naht sich die Stunde, da der tyrannische Mensch besiegt und das grüne Gefilde Englands offen zu unseren Hufen fliegt. Ringe verschwinden aus unseren Nasen, keines wird an die Deichsel geschnallt. Sporen und Bügel mögen verrosten, nimmer die grausame Peitsche knallt. Reichtümer größer als Träume spiegeln, Weizen und Roggen und Hafer und Heu, Bohnen und Klee und Mangoldwurzeln, alles ist unser, sobald wir frei. Lichter schimmern die fruchtbaren Felder, reiner sprudelt der Bach im Arg. Süßer und sanfter wehen die Winde, bricht er heran, unser großer Tag. Mögen wir selber ihn nicht mehr schauen, sei euch doch keine Arbeit zu viel. Kühe und Pferde, Gänse und Enten für unser allerhabendes Ziel. Tiere von England, Tiere von Irland. Tiere zu Lande, Meer, in der Luft. Gebt sie weiter, die frohe Verheißung, goldene Zukunft, die euer ruft. Tiere von England. Tiere von England. Tiere von Irland. Tiere von Irland. Tiere zu Lande, im Meer, in der Luft. Früh oder spät, es naht sich die Stunde, da der tyrannische Mensch besiegt. Ringe verschwinden aus unseren Nasen, keines wird an die Deichsel geschnallt. Süßer und sanfter wehen die Winde, bricht er heran, unser großer Tag. Gebt sie weiter, die frohe Verheißung, goldene Zukunft, die euer Ruf. Drei Tage später starb Old Major. Das geschah Anfang März. Während der nächsten drei Monate gab es viel geheime Geschäftigkeit. Majors Rede hatte in den Tieren der Farm eine völlig neue Lebensauffassung geweckt. Das galt besonders für die Intelligenteren. Sie wussten nicht, wann die von Major vorausgesagte Revolution ausbrechen würde. Hatten keinen Grund anzunehmen, es könne noch zu ihrer Lebenszeit so weit kommen. Aber sie erkannten klar, dass es ihre Pflicht war, sie vorzubereiten. Die Arbeit der Unterweisung und Organisation fiel den Schweinen zu, die allgemein als die klügsten Tiere anerkannt werden. Unter ihnen wiederum ragten zwei junge Eber hervor. Schneeball und Napoleon. Napoleon war ein massiger, wildblickender Eber. Nicht gerade geschwätzig, aber bekannt dafür, dass er sich durchzusetzen vermochte. Schneeball war lebhaft, schnell fertig mit dem Wort und erfindungsreicher, aber sein Charakter wurde weniger hochgeschätzt. Alle anderen männlichen Schweine der Farm waren Mastschweine. Am bekanntesten unter ihnen war ein fettes, kleines Schwein, Quiekschnauz genannt. Er war ein glänzender Redner. Und wenn er eine schwierige Frage erörterte, hatte er eine Art, von einer Seite zur anderen zu hüpfen und mit dem Schwanz zu wackeln, die etwas ungemein Überzeugendes hatte. Er konnte schwarz zu weiß machen und machte es auch. Diese drei hatten Old Majors Lehre zu einem Denksystem ausgearbeitet, dem sie den Namen Animalismus gaben. Animalismus. Der Mensch ist unser Feind. Alle Tiere sind gleich. Wir sind alle Brüder. Aber wir sind unserem Herrn zur Treue verpflichtet. Wir sind ihm Gehorsam schuldig. Mr. Jones ernährt uns. Wenn er fort wäre, würden wir verhungern. Was sollen wir uns darum scheren, was geschehen wird, wenn wir einmal tot sein werden? Wenn es doch in jedem Fall zur Revolution kommt, was macht es für einen Unterschied, ob wir dafür arbeiten oder nicht? Habt ihr die Rede von Old Major bereits vergessen? Seinen Traum? Glaubt an den Animalismus und alles wird gut. Arbeitet für die Revolution. Höret von dem geheimnisvollen Land, Candys Zuckerberg genannt. Alle Tiere werden nach ihrem Tod dorthin kommen. Es liegt irgendwo himmelwärts, gleich hinter den Wolken. In Candys Zuckerberg ist 7-mal in der Woche Sonntag. Klee blüht zu allen Jahreszeiten. Und an den Hecken wächst Zucker- und Leinsamenkuchen. Du fauler Rabe, du tratschst nur und arbeitest nicht. Du bist ein Klatschmaul, Moses. Du bist ein Spion von Mr. Jones. Das, was Moses sagt, ist eine Lüge. Er will euch nur vor dem schlechten Diesseits ablenken. Hört nicht auf ihn. Aber vielleicht hat er doch recht. Es wäre so schön, wenn es Candys Zuckerberg gäbe. Das ist Opium für die Tiere. Wie nun die Dinge sich entwickelten, siegte die Revolution viel früher und viel müheloser, als irgendjemand erwartet hatte. Der Juni kam und das Gras war schnittreif. Am Vorabend des Johannistages, einem Samstag, ging Mr. Jones ins nahegelegene Dorf und betrank sich im Gasthaus derart, dass er erst am Sonntagmittag nach Hause kam und sich sogleich schlafen legte. Das geht zu weit. Wir haben Hunger. Sollen wir verhungern? Wenn man uns nichts gibt, dann müssen wir es uns selber holen. Das geht zu weit. Wenn man uns nichts gibt, dann müssen wir es uns selber holen. Sollen wir verhungern? Wir haben Hunger. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Wir haben Hunger. Sollen wir verhungern? Wenn man uns nichts gibt, dann müssen wir es uns selber holen. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Wenn man uns nichts gibt, dann müssen wir es uns selber holen. Sollen wir verhungern? Wir haben Hunger. Das geht zu weit. War das die Revolution? Das war die Revolution. Mr. Jones ist verjagt und die Herrenfarm gehört uns. Werft die Nasenringe, die eisernen Gebisse, die Hundeketten, die Messer in den Brunnen. Verbrennt die Zügel, die Halfter, die Scheuklappen, die Futterbeutel, die Peitschen. Auch die Bänder, mit denen die Mähnen und Schwänze der Pferde an Markttagen herausgeputzt werden, sollen verbrannt werden. Sie sind Merkmale des Menschen. Alle Tiere müssen nackt sein. Was soll denn mit dem Farmhaus von Mr. Jones geschehen? Es soll ein Museum werden. Niemals darf ein Tier darin wohnen. Am nächsten Morgen wachten die Tiere auf, wie gewöhnlich. Sie erinnerten sich plötzlich der Begebenheit vom Vortage und sie liefen hinaus auf die Weide. Sie inspizierten die ganze Farm. Sie betrachteten mit sprachloser Bewunderung das Ackerland, die Wiese, den Obstgarten, den Teich, das Buschwerk. Es war, als hätten sie all diese Dinge noch nie zuvor gesehen. Und selbst jetzt konnten sie kaum glauben, dass alles ihnen gehöre. Kameraden, wir haben heute einen langen Tag vor uns. Heute muss die Heuernte beginnen. Doch es gibt vorher noch etwas anderes zu erledigen. Wir Schweine haben in den letzten 3 Monaten lesen und schreiben gelernt. Deshalb holt Töpfe mit schwarzer und weißer Farbe und folgt mir zum Tor an der Hauptstraße. Auf dem Tor soll nicht mehr das Wort Herrenfarm stehen, sondern Farm der Tiere. Das sei künftig unser Name, Farm der Tiere. Wir sind durch unser 3-monatiges Studium dahin gelangt, die Grundsätze des Animalismus in 7 Geboten zusammenzufassen. Und diese 7 Gebote sollen nunmehr an die Wand der großen Scheune geschrieben werden. Sie bilden ein unabänderliches Gesetz, nach dem alle Tiere auf der Farm der Tiere heute und immer da zu leben haben. Das Gesetz. Die 7 Gebote. Erstens, wer auch immer auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Zweitens, wer auch immer auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Drittens, kein Tier soll Kleider tragen. Viertens, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Fünftens, kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Siebtens, alle Tiere sind gleich. Die 7 Gebote. Das Gesetz. Alle Tiere sind gleich. Nun, Kameraden, zur Wiese. Es soll eine Ehrensache für uns sein, die Ernte schneller einzubringen, als Jones und seine Leute es je tun könnten. Die Tiere zogen zur Wiese, um mit der Ernte zu beginnen. Als sie abends zurückkamen, bemerkte man, dass die Milch verschwunden war. Ihre Mühen wurden belohnt, denn die Ernte war weit erfolgreicher, als sie erhofft hatten. Manchmal war die Arbeit hart. Die Geräte waren für menschliche Wesen geschaffen und nicht für Tiere. Und es war ein großer Nachteil, dass kein Tier ein Werkzeug benutzen konnte, dessen Bedienung erforderte, dass man auf 2 Beinen stand. Doch die Schweine waren so klug, dass sie aus jeder Schwierigkeit einen Ausweg fanden. Sie arbeiteten nicht selber, sondern leiteten und überwachten die anderen. Sie brauchten zur Ernte 2 Tage weniger, als Jones gewöhnlich mit seinen Knechten gebraucht hatte. Mehr noch, es war die größte Ernte, die man jemals auf der Farm erblickt hatte. Den ganzen Sommer hindurch ging die Arbeit auf der Farm wie nach der Uhr. Die Tiere waren glücklich. Die treuesten Jünger waren die 2 Wagenpferde, Boxer und Clover. Diese 2 hatten große Schwierigkeiten, wenn es galt, selbstständig zu denken. Doch da sie nun einmal die Schweine als Lehrer angenommen hatten, so schluckten sie alles, was man sie lehrte. Die Tiere stießen wohl auf mancherlei Schwierigkeiten, aber die Schweine mit ihrem Verstand und Boxer mit seinen Riesenmuskeln zogen sie immer wieder aus der Patsche. Boxer wurde von jedem bewundert. Es gab Tage, da die gesamte Arbeit der Farm auf seinen Schultern zu lasten schien. Ich werde noch härter arbeiten. Jeder arbeitete nach seinen Fähigkeiten. Allein der Esel Old Benjamin hatte sich anscheinend durch die Revolution nicht von seiner früheren Haltung abbringen lassen. Er tat seine Arbeit auf die gleiche langsame, zähe Art wie zur Zeit von Jones. Drückte sich nicht, machte aber auch keine Überstunden. Zu der Revolution und ihren Ergebnissen äußerte er sich nicht. Esel haben ein langes Leben. Keiner von euch hat je einen toten Esel gesehen. Die Schweine hatten die Geschirrkammer zu ihrem Hauptquartier gemacht. Hier lernten sie abends verschiedene Handwerke und andere notwendige Arbeiten nach Büchern, die sie aus dem Farmhaus geholt hatten. Heute ist Sonntag und wir wollen uns zukünftig jeden Sonntag nach dem Frühstück versammeln, um die grüne Fahne zu hissen, auf die ich mit weißer Farbe einen Huf und ein Horn gemalt habe. Anschließend versammeln wir uns in der großen Scheune, um die kommende Woche zu planen, Anträge einzubringen und zu diskutieren. Es waren immer die Schweine, die die Anträge einbrachten. Die anderen Tiere verstanden zwar, wie man abzustimmen hatte, kamen aber niemals selber auf irgendeinen Antrag. Ich schlage vor, die Tiere in Tierausschüssen zu organisieren. Beispielsweise Eierproduktionsausschuss für das Geflügel, Liga der sauberen Schwänze für die Kühe, Bewegung für weißere Wolle für die Schafe. Außerdem sollen alle Tiere in Elementarklassen gehen. Das ist doch Unfug. Die Erziehung der Jugend ist wichtiger als alles, was man für jene tun kann, die bereits ausgewachsen sind. Jesse und Glockenblume, ihr habt 9-stämmigen Welpen das Leben geschenkt. Jetzt, wo sie entwöhnt sind, werde ich die Verantwortung für ihre Erziehung übernehmen. Die 7 Gebote lassen sich für die, die nicht lesen können, auch in einen einzigen Grundsatz zusammenfassen, der lautet: 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht. Dieser Grundsatz enthält das wesentliche Prinzip des Animalismus. Wer ihn völlig begriffen hat, ist vor menschlichen Einflüssen gesichert. 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht. Alles Fallobst ist zur Verfügung der Schweine in die Geschirrkammer zu bringen. Was soll das bedeuten? Warum wird es nicht verteilt? Das ist ungerecht. Kameraden, ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies aus Selbstsucht tun oder um uns zu bevorzugen. Viele unter uns können Milch und Äpfel gar nicht leiden. Ich selbst mache mir nicht das Geringste daraus. Wenn wir diese Dinge nehmen, so geschieht es einzig und allein, um unsere Gesundheit zu schützen. Milch und Äpfel, das ist wissenschaftlich bewiesen, enthalten Substanzen, die für das Wohlbefinden der Schweine unerlässlich sind. Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über euer Wohl. Um euretwillen geschieht es, wenn wir Milch trinken und Äpfel essen. Was würde geschehen, wenn wir Schweine in unserer Pflicht zu wanken begännen? Jones würde zurückkommen. Und bestimmt, Kameraden, bestimmt ist keiner unter euch, der das wünschen würde. Anfang Oktober, als das Getreide geschnitten und teilweise auch schon gedroschen war, kamen Jones und alle seine Leute. Dazu noch ein Dutzend anderer von den benachbarten Höfen, dem Fuchswald und dem Klemmhof, haben das 5-fach verriegelte Tor aufgebrochen und kommen den Karrenweg herauf. Alle Männer tragen Stöcke und Jones hat eine Flinte. Kameraden, seid ganz unbesorgt. Ich habe ein Buch über die Feldzüge von Julius Caesar gelesen. Und wenn ihr meinen Befehlen folgt, dann kann uns nichts passieren. Nach wenigen Minuten war jedes Tier auf seinem Posten. Der Kampf begann. Tauben ließen ihren Mist auf die Männer fallen. Die Gänse hackten ihnen in die Beine. Dann kam die zweite Angriffswelle. Old Benjamin und alle Schafe stürmten vorwärts. Unter Schneeballs Führung. Und attackierten die Männer. Dazu kamen plötzlich Boxer, Clover, die Kühe und die übrigen Schweine aus dem Hinterhalt und griffen an. Wir wollen eine militärische Auszeichnung schaffen. Tierheld erster Klasse. Sie soll Schneeball und Boxer für ihre besondere Tapferkeit verliehen werden. Januar wurde es bitterkalt. Die Erde war wie Eisen und man konnte nicht auf den Feldern arbeiten. Es wurden zahlreiche Versammlungen in der großen Scheune abgehalten und die Schweine beschäftigten sich damit, den Arbeitsplan für die kommende Saison auszuarbeiten. Man hatte es schließlich gelten lassen, dass die Schweine, die offensichtlich klüger waren als die anderen Tiere, alle Fragen der Farmpolitik zu entscheiden hatten, wenn auch ihre Entscheidungen durch einen Mehrheitsbeschluss gutgeheißen werden mussten. Diese Einrichtung hätte sich recht wohl bewährt. Wenn nicht Napoleon Schneeball ewig widersprochen hätte. Kameraden. Am heftigsten war der Streit um den Windmotor. Kameraden, auf dem Wiesenstreifen unweit der Farm gibt es eine kleine Erhebung, die der höchste Punkt der Farm ist. Ich habe diesen Platz genau geprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dies der geeignete Platz für ein Windrad ist. Ein Windrad ist Quatsch. Dieses Windrad könnte einen Dynamo antreiben, der die Farm mit elektrischem Licht versorgt. So könnten wir die Ställe beleuchten und im Winter heizen. Wir könnten eine Kreissäge, einen Häckselschneider und eine elektrische Melkmaschine betreiben. Ein Windmotor ist Unsinn. Ich habe verschiedene Bücher genauestens studiert. 1000 nützliche Handgriffe im Haushalt, jedermann sein eigener Maurer und Elektrizität für den Anfänger. Und ich habe einen Plan entworfen, den ihr euch alle ansehen könnt, wenn ihr wollt. Ich bin dagegen. Ich will nicht leugnen, dass der Bau sehr schwierig sein wird. Steine müssen gebrochen und zu Mauern gefügt werden. Dann müssen wir Segel anfertigen. Und wir brauchen einen Dynamo und Rad. Aber nachher wird der Windmotor so viel Arbeit leisten, dass wir nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten müssen. Das dringendste Gebot der Stunde, Kameraden, ist die Steigerung der Futterproduktion. Und wenn wir unsere Zeit für den Bau des Windmotors vergeuden, werden wir alle Hungers sterben. Stimmt für Schneeball und die 3-Tage-Woche. Stimmt für Napoleon und die volle Krippe. Lasst uns abstimmen. Ich erkläre nochmals, dass der Windmotor Unsinn ist. Und ich warne alle davor, für den Bau des Windmotors zu stimmen. Der Windmotor bedeutet die Erfüllung unserer größten Träume. Stellt euch vor, elektrisches Licht in jedem Stall. Eine Heizung, sodass niemand mehr im Winter frieren muss. Heißes und kaltes Wasser. Wir werden viele verschiedene Maschinen bauen können. All die schwere und unangenehme Arbeit wird dann von den Maschinen gemacht. Kameraden, das wird ein schönes Leben. Der Windmotor bedeutet das Ende von Plagerei und Schufterei und der Beginn der wahren Freiheit. Kameraden, stimmt für den Windmotor. Fasst ihn. 9 riesige Hunde mit messingbeschlagenen Halsbändern stürmten in die Scheune. Sie stürzten sich auf Schneeball, der gerade noch aufspringen konnte, um ihren aufgerissenen Mäulern zu entgehen. Im nächsten Moment war er zum Tor hinaus und die Hunde rannten hinter ihm her. Zu verblüfft und entsetzt, um etwas sagen zu können, drängten sich die anderen Tiere vor das Tor, um die Verfolgungsjagd anzusehen. Schneeball lief den langen Weidestreifen hinunter, der zur Straße führte. Er rannte, wie nur ein Schwein rennen kann. Aber die Hunde waren ihm dicht auf den Fersen. Schon hatten die Kiefer des einen Schneeballs Ringelschwanz gepackt. Aber er konnte sich mit knapper Not befreien. Er schlüpfte durch ein Loch in der Hecke und ward nicht mehr gesehen. Schweigend und entsetzt versammelten sich die Tiere wieder in der Scheune. Kameraden. Auch die Hunde kamen herangesprungen. Kameraden, in Zukunft gibt es keine Sonntagsversammlungen mehr. Sie sind überflüssig und lediglich Zeitvergeudung. In Zukunft werden alle Fragen, die sich auf die Farmarbeit beziehen, von einem besonderen Schweineausschuss erledigt werden, dessen Vorsitz ich hiermit übernehme. Dieser Ausschuss wird ohne weitere Öffentlichkeit zusammentreten und seine Entschließungen nachher den anderen bekannt geben. Wir finden, das geht nicht. Das widerspricht dem Geist des Animalismus. Was soll das bedeuten? Warum protestiert denn keines der anderen Tiere? So nicht. Ruhe, ich warne euch. 4 Beiner gut, 2 Beiner schlecht. Die Sitzung ist geschlossen. Kameraden, ich vertraue darauf, dass ein jedes Tier das Opfer zu würdigen weiß, das Kamerad Napoleon bringt, indem er diese Mehrarbeit auf sich nimmt. Glaubt nicht, Kameraden, dass Führerschaft ein Vergnügen sei. Im Gegenteil. Es bedeutet eine tiefe, schwere Verantwortung. Keiner glaubt fester als Kamerad Napoleon daran, dass alle Tiere gleich sind. Er wäre sehr froh, euch eure Entscheidung selbst treffen zu lassen. Doch manchmal würdet ihr eine unrichtige Entscheidung treffen. Und wo wären wir dann? Wenn ihr zum Beispiel beschlossen hättet, Schneeball und seinen Hirngespinsten von seinem Windmotor zu folgen. Schneeball, der, wie wir heute wissen, nichts anderes war als ein Verbrecher. In der Schlacht vom Kuhstall hat er tapfer gekämpft. Tapferkeit ist nicht genug. Treue und Gehorsam sind wichtiger. Und was die Schlacht vom Kuhstall betrifft, so dürfte die Zeit kommen, da wir finden werden, dass Schneeballs Anteil reichlich übertrieben worden ist. Disziplin, Kameraden. Eiserne Disziplin. Das ist für heute das Losungswort. Wenn Kamerad Napoleon es sagt, dann muss es richtig sein. Der Windmotor wird gebaut. Ich sage euch, dass dieses Werk sehr viel und schwere Mehrarbeit erfordern wird. Es kann sich sogar als notwendig erweisen, die Rationen herabzusetzen. Die Pläne sind bis in die letzte Einzelheit ausgearbeitet. Der Bau des Turmes wird vermutlich 2 Jahre in Anspruch nehmen. In Wahrheit ist Napoleon nie gegen den Bau des Windmotors gewesen. Im Gegenteil. Er ist es gewesen, der von Anfang an dafür gesprochen hat. Und der Plan, den Schneeball auf den Boden der Brutkammer gezeichnet hat, ist aus Napoleons Papieren gestohlen worden. In Wahrheit ist der Windmotor Napoleons eigene Schöpfung. Aber warum hat er dann bei der Versammlung vor 3 Wochen so heftig dagegen gesprochen? Das war ein Kunstgriff von Napoleon. Er hat getan, als wäre er gegen den Windmotor. Aber das war nur ein Manöver, um sich Schneeballs zu entledigen, dessen Sinnesart gefährlich und dessen Einfluss schlecht gewesen ist. Nun, da Schneeball aus dem Weg geräumt ist, kann der Plan ohne Einmischung ausgeführt werden. Das nennt man Taktik. Taktik, Kameraden, Taktik. Die Befehlsausgabe ist beendet. Das ganze Jahr hindurch arbeiteten die Tiere wie Sklaven. Doch sie waren bei ihrer Arbeit glücklich. Sie scheuten weder Opfer noch Mühe, denn sie waren sich sehr wohl bewusst, dass alles, was sie taten, zu ihrem eigenen Besten war und zu dem jener, die nach ihnen kamen. Ab jetzt wird auch Sonntagnachmittag gearbeitet. Diese Arbeit ist unbedingt freiwillig. Die Ernte war um einiges weniger erfolgreich als im Vorjahr. Es ließ sich voraussehen, dass der kommende Winter hart werden würde. Der Bau des Turms für den Windmotor zeitigte unerwartete Schwierigkeiten. Wie sollen wir die Steine aus dem Steinbruch herausbrechen? Keiner von uns kann Hacken und Brecheisen benutzen. Wochen vergingen. Wir müssen uns der Schwerkraft bedienen. Die großen Blöcke, die unten liegen, müssen wir heraufschleppen und sie dann herunterrollen, damit sie in kleinere Stücke zerbrechen. Im Spätsommer war ein ausreichender Vorrat an Steinen angehäuft und nun begann der Bau. Unter Aufsicht der Schweine. Doch das war ein langsamer, mühevoller Prozess. Trotz der harten Arbeit ging es den Tieren in diesem Sommer nicht schlecht. Wenn sie auch nicht mehr Futter hatten als zu Jones' Zeiten, so hatten sie doch auch nicht weniger. Ich habe beschlossen, nunmehr eine neue Politik einzuschlagen. Von jetzt an wird die Farm der Tiere Handelsbeziehungen mit den Nachbarfarmen anknüpfen. Natürlich nicht zu geschäftlichen Zwecken, sondern ganz einfach, um gewisse Materialien zu beschaffen, die dringend gebraucht werden. Die Erfordernisse des Windmotors müssen allem anderen vorgehen. Darum verhandle ich wegen des Verkaufs einer Heuladung und eines Teils der diesjährigen Weizenernte. Und später, wenn wir Geld brauchen, muss es durch den Verkauf von Eiern beschafft werden. Die Hennen sollen dieses Opfer als ihren Beitrag zum Bau des Windmotors gutheißen. Niemals mit Menschenwesen zu tun zu haben, niemals Handel zu treiben, niemals Geld zu benutzen. Haben wir das nicht auf der ersten glorreichen Versammlung nach der Vertreibung von Jones beschlossen? Ruhe. Vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht. Ich habe bereits alle Vorkehrungen getroffen. Es wird für die Tiere durchaus nicht nötig sein, mit Menschenwesen in Berührung zu kommen. Das ist auch tatsächlich höchst unerwünscht. Ich beabsichtige, die ganze Last auf meine Schultern zu nehmen. Ein Antrag gegen den Handel oder gegen die Verwendung von Geld ist niemals zum Beschluss erhoben worden. Ein solcher Antrag ist noch nicht einmal eingebracht worden. Aber wir meinen uns zu erinnern. Seid ihr auch sicher, Kameraden, dass ihr das nicht bloß geträumt habt? Habt ihr irgendeinen Beweis für solch einen Beschluss? Ist es irgendwo aufgeschrieben? Haben wir nicht dereinst einen Beschluss gefasst, dass kein Tier in einem Haus wohnen darf? Kameraden, es ist unumgänglich nötig, dass die Schweine, die sozusagen das Gehirn der Farm sind, einen ruhigen Arbeitsplatz haben. Es entspricht auch der Würde des Führers, besser in einem Haus zu wohnen als in einem Koben. Die Schweine essen nicht nur in der Küche und erholen sich im Wohnzimmer, sie schlafen auch in Betten. Napoleon hat immer recht. Moria ließ mir einmal das vierte Gebot vor. Steht da nicht irgendetwas davon, dass man niemals in einem Bett schlafen soll? Das vierte Gebot. Kein Tier soll in einem Bett mit Leintüchern schlafen. Ihr habt also gehört, Kameraden, dass wir Schweine in den Betten des Farmhauses schlafen. Und warum auch nicht? Ihr werdet doch gewiss nicht glauben, dass es jemals ein Gesetz gegen Betten gegeben hat. Ein Bett bedeutet lediglich eine Schlafstatt. Ein Haufen Stroh im Stall ist richtig betrachtet ein Bett. Das Gesetz wendet sich gegen Leintücher, die eine Erfindung des Menschen sind. Wir haben die Leintücher von den Betten im Farmhaus entfernt und schlafen zwischen den Decken. Im Herbst waren die Tiere müde, aber glücklich. Sie hatten ein hartes Jahr hinter sich. Und nach dem Verkauf eines Teils des Heus und der Getreideernte waren die Futtervorräte für den Winter nicht allzu reichlich. Aber der Turm des Windmotors entschädigte sie für alles. Der November kam mit wütenden Südwestwinden. Man musste den Bau unterbrechen, denn es war so feucht, dass man den Zement nicht mischen konnte. Schließlich kam eine Nacht, in der der Sturm so heftig tobte, dass die Farmgebäude in ihren Fundamenten erzitterten und zahlreiche Schindeln vom Dach der Scheune weggeweht wurden. Kommt alle schnell! Schrecklich! Das ist ja fürchterlich! Was ist passiert? Der Turm des Windmotors ist zusammengestürzt. Kameraden, wisst ihr, wer für dieses Unheil verantwortlich ist? Kennt ihr den Feind, der sich bei Nacht eingeschlichen und unseren Turm zerstört hat? Ich werde es euch sagen, Schneeball war's. Ja, Schneeball hat das getan. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn der sich hier noch einmal blicken lässt. Wir müssen ihn fangen. Unerhört. Unglaublich. Kein weiterer Aufschub, Kameraden. Es gibt Arbeit. Noch heute beginnen wir mit dem Wiederaufbau. Und wir werden den ganzen Winter hindurch arbeiten bei Regen und Sonnenschein. Es lebe die Farm der Tiere. Es war ein harter Winter. Dem stürmischen Wetter folgte Hagel und Schnee und dann ein heftiger Frost, der bis tief in den Februar dauerte. Die Tiere arbeiteten nach besten Kräften an dem Wiederaufbau des Turmes. Denn sie wussten, dass die Umwelt sie beobachtete und dass die neidischen Menschenwesen jubeln würden, wenn die Windkraftanlage nicht rechtzeitig fertig werden würde. Ich will noch härter arbeiten. Im Januar wurde das Futter knapp. Eine Hungersnot stand bevor. Ab morgen haben die Hühner ihre Eier abzuliefern. 400 Stück in der Woche. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Mit dem Geld, das wir dafür erhalten, können wir hinreichend Korn und Futtermittel kaufen, um die Farm in Gang zu halten, bis der Sommer kommt. Wir haben gerade mit den Vorbereitungen für die Brut begonnen. Das ist Mord, wenn man uns jetzt die Eier wegnimmt. Alle Hühner, die sich weigern, erhalten keine Ration. Und jedes Tier, das ihnen auch nur ein Korn zusteckt, wird mit dem Tod bestraft. Schneeball besucht nachts heimlich die Farm und stiehlt das Korn. Er wirft Milcheimer um. Er zertrampelt die Saaten. Er knabbert an der Rinde der Obstbäume. Schneeball hat den Schlüssel zum Speicher in den Brunnen geworfen. Was redet ihr? Der Schlüssel liegt unterm Futtersack. Kameraden, etwas Schreckliches ist entdeckt worden. Schneeball hat sich Frederik vom Klemmhof verkauft, der eben jetzt plant, uns anzugreifen und uns die Farm wegzunehmen. Schneeball soll als Anführer dienen. Dadurch wird vieles klar, Kameraden. Haben wir nicht selber gesehen, wie er glücklicherweise ohne Erfolg versuchte, uns in der Schlacht vom Kuhstall Niederlage und Vernichtung zu bereiten? Ich glaube das nicht. Schneeball hat in der Schlacht vom Kuhstall tapfer gekämpft. Ich habe ihn selbst gesehen. Haben wir ihm nicht zugleich nach der Schlacht den Orden Tierheld erster Klasse verliehen? Das war unser Irrtum, Kamerad. Denn jetzt wissen wir, es steht alles in den geheimen Dokumenten, die wir gefunden haben, dass er uns in Wirklichkeit in unser Verderben locken wollte. Aber er wurde doch verwundet. Wir alle haben gesehen, wie er blutete. Das gehörte zu dem Komplott. Jones' Schuss hat ihn nur gestreift. Ich könnte euch das alles in seiner eigenen Schrift zeigen, wenn ihr lesen könntet. Schneeballs Rolle in der Verschwörung war es, im kritischen Augenblick das Signal zur Flucht zu geben und dem Feind das Feld zu überlassen. Und beinahe wäre es ihm auch gelungen. Ich will sogar sagen, es wäre ihm wirklich gelungen, wenn nicht unser heldenhafter Führer Kamerad Napoleon gewesen wäre. Erinnert ihr euch nicht, wie just in dem Augenblick, da Jones und seine Leute in den Hof eindrangen, Schneeball plötzlich kehrt machte und floh und viele Tiere ihm folgten? Und erinnert ihr euch auch nicht, wie in diesem Moment, da sich Panik ausbreitet und alles verloren schien, Kamerad Napoleon mit dem Schrei »Tod der Menschheit« vorwärts sprang und seine Zähne in Jones' Bein schlug? Bestimmt erinnert ihr euch daran, Kameraden. Ich glaube nicht daran, dass Schneeball von Anfang an ein Verräter war. Was er seither getan hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass er bei der Schlacht vom Kuhstall ein guter Kamerad gewesen ist. Unser Führer, Kamerad Napoleon, hat kategorisch erklärt, kategorisch, Kamerad, dass Schneeball von allem Anfang an Jones' Agent gewesen ist. Lange bevor man überhaupt an Revolution gedacht hat. Das ist etwas anderes. Wenn Kamerad Napoleon es sagt, muss es wahr sein. Das ist der rechte Geist, Kamerad. Ich fordere jedes Tier auf, die Augen weit offen zu halten. Denn wir haben guten Grund zu glauben, dass einige von Schneeballs Geheimagenten in dieser Stunde hier in unserer Mitte sich versteckt halten. 4 Tage später befahl Napoleon den Tieren, sich am späten Nachmittag im Hof zu versammeln. Als sie alle beisammen waren, trat Napoleon aus dem Farmhaus, begleitet von den 9 mächtigen Hunden, die ihn umsprangen und ein Knurren hören ließen, bei dem es den Tieren schaudernd den Rücken herunterlief. Die kauerten schweigend auf ihren Plätzen und schienen zu ahnen, dass etwas Furchtbares bevorstünde. Hunde, greift sie. Oh, das tut weh. Was soll das? Ihr Mastschweine, bekennt eure Schuld. Wir sind schuldig. Wir haben mit Schneeball seit seiner Verjagung in Verbindung gestanden. Wir sind schuldig. Wir haben an der Zerstörung des Turms der Windkraftanlage mitgearbeitet. Wir sind schuldig. Wir wollten die Farm Mr. Frederick in die Hände spielen. Wir sind schuldig. Schneeball hat uns gegenüber zugegeben, dass er seit Jahren Mr. Jones Geheimagent gewesen ist. Wir sind schuldig. Tötet sie. Wir haben uns geweigert, Eier abzuliefern, weil uns Schneeball im Traum erschienen ist und uns dazu angestachelt hat, deinen Befehlen nicht zu gehorchen. Tötet sie. Ich habe während der Ernte im vergangenen Jahr 6 Ähren unterschlagen und sie nachts aufgefressen. Tötet ihn. Mich hat Schneeball dazu angestachelt, mein Wasser in die Tränke abzuschlagen. Tötet ihn. Die Geständnisse und Hinrichtungen gingen weiter, bis ein Leichenhaufen vor Napoleons Füßen lag und die Luft vom Blutgeruch schwer war. Ich verstehe das nicht. Ich hätte nicht geglaubt, dass sich solche Dinge auf unserer Farm ereignen könnten. Irgendein Fehler in uns selber muss daran schuld sein. Soweit ich sehe, ist die einzige Lösung, noch härter zu arbeiten. Von nun an werde ich morgens eine volle Stunde früher aufstehen. Wohin gehst du? Zum Steinbruch. Tiere von England, Tiere von Irland, Tiere zu Lande, im Meer, in der Luft, horchet auf meine frohe Verheißung. Aufhören, das Lied ist von jetzt an verboten. Warum? Es ist nicht länger nötig. Tiere von England war das Lied der Revolution. Aber die Revolution ist jetzt vorüber. Die Hinrichtung der Verräter war ihr letzter Akt. Benjamin, lies mir das sechste Gebot vor. Ich will mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Muriel, liest du mir das sechste Gebot vor? Das sechste Gebot. Kein Tier soll ein anderes Tier grundlos töten. Das ganze Jahr hindurch arbeiteten die Tiere noch härter, als sie im Vorjahr gearbeitet hatten. Den Turm des Windmotors mit doppelt so dicken Mauern als beim ersten Versuch wieder aufzubauen und ihn zum vorher bestimmten Tag zu vollenden, das war, zusammen mit der täglichen Arbeit auf der Farm, eine ungeheure Leistung. Es gab Zeiten, da es den Tieren schien, als arbeiteten sie länger und seien nicht besser genährt als zu Jones' Zeiten. Kameraden, wie ihr sicherlich schon gehört habt, hat unser Führer, Kamerad Napoleon, beschlossen, den Holzstoß im Hof zu verkaufen. Er ist deshalb in schwierige Verhandlungen getreten. Frederick hingegen plant mit seinen Leuten, die Farm anzugreifen und den Turm des Windmotors zu zerstören, dessen Bau seine Eifersucht zu ungeheurer Wut angestachelt hat. Habt ihr gehört? Schneeball soll sich bei Frederick auf dem Klemmhof versteckt halten. Frederick hat ein altes Pferd totgepeitscht. Er hat einen Hund in den Ofen geworfen. Er lässt zu seinem Feierabendvergnügen Hähne miteinander kämpfen, denen ihr Splitter von Rasierklingen an die Sporen bindet. Wir müssen den Klemmhof angreifen, die Menschen verjagen und die Tiere befreien. Kameraden, besinnt euch! Unser Führer, Kamerad Napoleon, wird schon, wenn es Zeit ist, die richtige Entscheidung treffen. Kahn, ich bin stolz auf euch. Dieser Turm, den ihr gebaut habt, soll den Namen Napoleons Turm tragen. Auch will ich euch verkünden, dass ich beschlossen habe, den Holzstoß an Mr. Frederick zu verkaufen. Unser großer Führer, Kamerad Napoleon, ist ein genialer Geist. Seine Überlegenheit erweist sich in der Tatsache, dass er niemandem traut. Nicht einmal Mr. Frederick. Unser großer Führer ist zu schlau für Frederick. Kameraden, hiermit verkünde ich das Todesurteil über Frederick. Kameraden, der üble Frederick hat uns betrogen. Das Geld, mit dem er den Holzstoß bezahlt hat, war gefälscht. Alarm! Alarm! Frederick und seine Leute greifen an. Die Tiere stürzten ihnen mutig entgegen. Es waren 15 Mann mit einem halben Dutzend Gewehren. Und sobald sie auf 50 Meter herangekommen waren, eröffneten sie das Feuer. Napoleon und Boxer versuchten immer wieder, die Tiere zu versammeln. Trotzdem wurden sie in die Flucht geschlagen. Sie flüchteten in das Farmhaus und spähten vorsichtig durch Spalten und Astlöcher. Was machen die Männer von Frederick am Turm? Sie haben Brecheisen und einen Schmiedehammer mitgebracht. Ich dachte es mir. Gleich werden sie eine Sprengladung in das Loch stecken. Es war eine wilde, erbitterte Schlacht. Nach langen und verlustreichen Kämpfen gelang es den Tieren, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Warum wird das Gewehr abgefeuert? Um unseren Sieg zu feiern. Welchen Sieg? Haben wir nicht den Feind von unserem Boden vertrieben? Was heißt hier wir? Wo warst du während der Schlacht? Haben wir nicht den Feind von unserem Boden vertrieben? Von dem heiligen Boden der Farm der Tiere? Aber sie haben unseren Turm zerstört, an dem wir 2 Jahre lang gearbeitet haben. Was liegt daran? Wir bauen eben einen neuen. Wir werden 6 Windmotore aufstellen, wenn wir Lust haben. Du weißt die große Leistung, die wir vollbracht haben, nicht richtig einzuschätzen, Kamerad. Der Feind hielt den Boden besetzt, auf dem wir jetzt stehen. Und wir haben dank der Führung unseres Kameraden Napoleon jeden Zoll zurückerobert. Dann haben wir also wieder gewonnen, was wir vorher bereits besaßen. Das ist unser Sieg. Einen Tag, nachdem die Siegesfeiern zu Ende waren, wurde mit dem Wiederaufbau des Turmes begonnen. Boxer, der sich bei der Schlacht verwundet hatte, wollte keinen Tag bei der Arbeit fehlen. Und es war ihm eine Ehrensache, dass niemand merken sollte, wie sehr er litt. Glover, dir kann ich es ja sagen. Mein Huf macht mir Sorgen. Du darfst nicht mehr so hart arbeiten. Eine Pferdelunge dauert nicht ewig. Aber ich will, dass der Turm so hoch wie möglich wird, bevor ich ins pensionsfähige Alter komme. Kameraden, ihr werdet verstehen, dass die Rationen der Schweine, die unter der Führung des Kameraden Napoleon die verantwortungsvollste Arbeit tun, nicht herabgesetzt werden. Eine allzu starre Gleichheit der Rationen widerspricht dem Geist des Animalismus. Und, Kameraden, in Wirklichkeit gibt es gar keine Futterknappheit. Gewiss, wir haben es für nötig erachtet, die Rationen anzupassen. Aber im Vergleich mit Jones' Zeiten ist die Besserung ungeheuer. Die Tiere glaubten ihm jedes Wort. In Wirklichkeit war ihre Erinnerung an Jones und alles, was mit ihm zusammenhing, in ihnen fast erloschen. Sie wussten, dass das Leben heute rau und ärmlich war und dass sie oft hungerten und oft froren und dass sie meistens arbeiteten, wenn sie nicht gerade schliefen. Damals wart ihr Sklaven. Heute seid ihr frei. In der alten Zeit war es ohne Zweifel viel schlimmer gewesen. Der Glaube daran machte die Tiere glücklich. Wenn ein Schwein und ein anderes Tier einander begegnen, dann muss das andere Tier zur Seite treten. Außerdem dürfen alle Schweine sonntags eine grüne Schleife an ihrem Schwanz tragen. Im April wurde die Republik ausgerufen. Dies ist ein feierlicher Augenblick. Und da wir nun eine Republik sind, müssen wir auch einen Präsidenten wählen. Ich habe beschlossen, dass ihr mich zum Präsidenten wählt. Lang lebe Kamerad Napoleon. Lang lebe unser Führer. Außerdem will ich euch mitteilen, dass neue Dokumente gefunden worden sind, die beweisen, dass Schneeball bei der Schlacht am Kuhstall ganz eindeutig auf der Seite von Jones gekämpft hat. Er war es, der die menschlichen Kräfte angeführt hat und sich mit dem Ruf »Lang lebe die Menschheit« in die Schlacht gestürzt hat. Die Wunden auf Schneeballs Rücken, an die sich manche von euch noch erinnern können, stammen von meinen Zähnen. Ich will noch härter arbeiten. Schnell, kommt zu Hilfe. Boxer ist gestürzt. Er kann nicht mehr aufstehen. Boxer, wie geht es dir? Es ist meine Lunge, das macht nichts. Ich glaube, dass ihr den Turm auch ohne meine Hilfe fertig bekommen werdet. Ich hätte ja ohnehin nur noch einen Monat zu arbeiten gehabt. Ganz aufrichtig, ich freue mich auf den Ruhestand. Wir müssen sofort Hilfe holen. Einer soll zu Quiekschnauz laufen und ihm melden, was geschehen ist. Das ist aber schlimm. Ich kann euch sagen, dass Kamerad Napoleon die Nachricht von dem Unfall eines der verdientesten Arbeiter der Farm mit tiefstem Bedauern vernommen hat und bereits das Nötige veranlasst hat, damit Boxer im Spital die richtige Pflege bekommt. Kameraden, es ist nur zum Besten von Boxer, denn der Tierarzt kann den Fall weit sachgemäßer behandeln, als das hier auf der Farm möglich wäre. Wenn ich mich jetzt gut erhole, dann habe ich wohl noch 3 Jahre zu leben. Es werden friedliche Tage auf der großen Wiese sein. Dann habe ich das erste Mal die Muße, um etwas zu lernen und meinen Geist zu bilden. Schnell, schnell, kommt sofort, Boxer wird abgeholt. Leb wohl, Boxer. Werd schnell wieder gesund. Ihr Narren, seht ihr denn nicht, was an dem Wagen geschrieben steht? Alfred Simmons, Pferdemetzger und Leimsieder. Handel mit Häuten und Knochenmehl. Lieferant für Hundezwinger. Versteht ihr denn nicht, was das bedeutet? Sie bringen Boxer zum Abdecker. Komm heraus, Boxer. Schnell. Zu spät. Der Wagen fuhr bereits mit großer Geschwindigkeit. Zwar versuchte Boxer noch mit verzweifelten Hufschlägen die Wände einzutreten, doch seine Kräfte hatten ihn verlassen. Kameraden, Boxer ist im Spital gestorben, obwohl er die beste Pflege erhalten hat, die sich am Pferd nur wünschen kann. Es war der traurigste Anblick, den ich je gesehen habe. Ich war bis zuletzt an seinem Lager. Und als es zu Ende ging und er zu schwach war, um noch ein Wort zu sprechen, flüsterte er mir ins Ohr, es sei sein einziger Kummer, dass er hingehen müsse, ohne die Vollendung des Turmbaus sehen zu können. Vorwärts, Kameraden, flüsterte er. Vorwärts im Namen der Revolution. Lang lebe die Farm der Tiere. Lang lebe Kamerad Napoleon. Napoleon hat immer recht. Das waren seine letzten Worte. Es ist mir zur Kenntnis gekommen, dass ein törichtes und bösartiges Gerücht in Umlauf gebracht worden ist, als man Boxer abholte. Der Wagen hat vorher dem Abdecker gehört, von dem der Tierarzt ihn gekauft hat. Und die alte Aufschrift ist noch stehen geblieben. Das war der Irrtum. Lang lebe Kamerad Napoleon, unser großer Führer. Die Jahre vergingen. Es wurde gesät und geerntet. Und die kurzen Tierleben gingen vorüber. Es kam die Zeit, da niemand mehr vorhanden war, der sich noch an die Tage vor der Revolution erinnern konnte. Außer Clover, Benjamin und eine Anzahl Schweine. Die Farm blühte auf und war besser organisiert. Die Windkraftanlage war schließlich mit Erfolg fertiggestellt worden. Die Farm besaß eine Dreschmaschine, einen Elevator und es waren noch weitere Gebäude errichtet worden. Das Windrad wurde allerdings nicht dazu verwendet, elektrische Kraft zu erzeugen, sondern zum Mahlen von Korn, weil sich damit gut Geld verdienen ließ. Die Tiere arbeiteten hart am Bau eines anderen Turms für einen Windmotor, nach dessen Vollendung ein Dynamo eingerichtet werden sollte. Irgendwie hatte man den Eindruck, als sei die Farm reicher geworden, ohne die Tiere selbst reicher zu machen. Ausgenommen natürlich die Schweine und die Hunde. Was die anderen anlangte, verstrich ihr Leben, soweit sie es beurteilen konnten, wie es immer verstrichen war. Sie waren zumeist hungrig. Sie schliefen auf Stroh, sie tranken aus dem Teich, sie arbeiteten auf den Feldern. Im Winter plagte sie die Kälte und im Sommer plagten sie die Fliegen. Und doch ließen die Tiere niemals die Hoffnung fahren. Mehr noch, sie verloren auch nicht für einen Augenblick das Gefühl, dass es Ehre und Vorzug bedeutete, zur Farm der Tiere zu gehören. Eines Tages, zu Beginn des Sommers, geschah es, dass die Tiere auf dem Hof erschrocken stehen blieben. Über den Hof schritt ein Schwein nur auf seinen Hinterbeinen. Es war Quiekschnauz. Ein wenig ungeschickt, als wäre er noch nicht völlig gewohnt, seine respektable Masse in dieser Stellung zu halten, aber doch mit vollendetem Gleichgewicht schlenderte er über den Hof. Und einen Augenblick später kam aus der Tür des Farmhauses eine lange Reihe von Schweinen, die sämtlich auf ihren Hinterbeinen einhergingen. Dann gab es ein furchtbares Gebell der Hunde und aus der Tür trat Napoleon selbst, majestätisch, aufrecht, warf stolze Blicke nach allen Seiten und die Hunde sprangen um ihn herum. In seinem Huf trug er eine Peitsche. Verblüfft, erschreckt, dicht aneinander gedrängt, sahen die Tiere zu, wie die lange Reihe der Schweine langsam um den Hof wandelte. Es war, als wäre die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Meine Sehkraft lässt nach, Benjamin. Selbst als ich noch jung war, konnte ich nicht lesen, was an der großen Wand geschrieben stand. Aber mir scheint, als ob die Wand irgendwie anders aussehen würde. Sind die 7 Gebote dieselben wie früher, Benjamin? Da steht nur, alle Tiere sind gleich. Aber einige Tiere sind gleicher als andere. Nun war es nicht weiter befremdend, als am nächsten Tag die Schweine, die die Arbeit beaufsichtigten, Peitschen zwischen den Beinen hielten. Es war nicht weiter befremdend zu erfahren, dass die Schweine einen Radioapparat gekauft hatten, ein Telefon einrichten ließen und verschiedene Zeitungen abonnierten. Es war auch nicht weiter befremdend, dass eine Woche später eine Gruppe benachbarter Farmer eingeladen worden war, die Farm zu besichtigen. Man zeigte ihnen alles. Sie sprachen sich höchst bewundernd aus. Im Besonderen über das Windrad. Die Tiere arbeiteten fleißig. Sie wussten nicht, wovor sie mehr Angst haben sollten. Vor den Schweinen oder vor den menschlichen Besuchern. Ich möchte die Anwesenden bitten, mit mir anzustoßen. Doch vorher fühle ich mich verpflichtet, einige Worte zu sagen. Es ist eine Quelle großer Genugtuung für mich und gewiss auch für alle hier Anwesenden, dass eine lange Periode von Argwohn und Missverständnis nun ihr Ende gefunden hat. Es hat eine Zeit gegeben, nicht, dass ich oder sonst einer der Gäste solche Empfindungen geteilt haben, aber es hat eine Zeit gegeben, da die hochachtbaren Besitzer der Farm der Tiere von ihren menschlichen Nachbarn mit, ich will nicht sagen Feindseligkeit, aber vielleicht mit einer gewissen Besorgnis betrachtet worden sind. Man hat die Empfindung gehegt, als sei eine Farm, die Schweinen gehört und von Schweinen bewirtschaftet wird, irgendwie ungewöhnlich und als könne diese Tatsache auf die Nachbarfarmen einen störenden Einfluss ausüben. Allzu viele Farmer haben, ohne entsprechende Prüfung, angenommen, dass auf einer solchen Farm ein Geist der Ausschweifung und Disziplinlosigkeit herrscht. Doch nun sind alle Zweifel beseitigt. Heute haben ich und meine Freunde die Farm der Tiere besucht und jeden Zoll mit unseren eigenen Augen besichtigt. Und was haben wir gefunden? Nicht nur die neuesten Methoden, sondern auch eine Disziplin und Ordnung, die allen Farmern aller Orten als Vorbild dienen kann. Ich glaube, den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn ich sage, dass die niederen Tiere auf dieser Farm mehr arbeiten und weniger Futter erhalten als irgendein anderes Tier in England. Ich will nochmals die Freundschaftlichkeit der Gefühle betonen, die zwischen der Farm der Tiere und den Nachbarn bestehen und weiter bestehen werden. Zwischen ihnen und uns gibt es keinerlei gegensätzliche Interessen. Ist das Problem der Arbeit nicht überall dasselbe? Wenn ihr mit euren niederen Tieren zu kämpfen habt, so haben wir dafür unsere niederen Klassen. Und nun möchte ich die Gesellschaft bitten, aufzustehen und sich davon zu überzeugen, dass ihre Gläser auch bis an den Rand gefüllt sind. Meine Herren, ich erhebe das Glas auf das Gedeihen der Farn der Tiere. Ich danke Ihnen, Mr. Pilkington, für Ihre aufrichtigen Worte. Auch ich bin glücklich, dass die Periode der Missverständnisse vorbei ist. Lange Zeit hat es Gerüchte gegeben, als sei in meiner Weltanschauung oder der meiner Kollegen Schweine irgendetwas Umstürzlerisches oder Revolutionäres. Man hat uns sogar zugetraut, dass wir vorhaben, die Tiere der Nachbarfarmen zur Revolution aufzureizen. Nichts kann der Wahrheit ferner sein. Unser einziger Wunsch ist heute und war es in der Vergangenheit, mit den Nachbarn in Frieden zu leben. Nur einen Einwand habe ich gegen Mr. Pilkingtons ausgezeichnete und freundschaftliche Rede zu erheben. Mr. Pilkington, Sie haben ständig von der Farm der Tiere gesprochen. Sie konnten natürlich nicht wissen, dass der Name Farm der Tiere abgeschafft ist. Von heute an heißt die Farm Herrenfarm, was, wie ich glaube, ihr richtiger und ursprünglicher Name ist. Meine Herren, ich erhebe mein Glas auf das Gedeihen der Herrenfarm. Die Tiere, die vom Lärm im Farmhaus angelockt, unbemerkt vor dem Fenster standen und die Szene mit ansahen, hatten den Eindruck, als ob sich etwas Seltsames ereigne. Was war es nur, das die Gesichter der Schweine so verändert hatte? Sie schauten lange, bis kein Zweifel mehr bestehen konnte, was mit den Gesichtern der Schweine vorgegangen war. Die Tiere draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann nochmals von Schwein zu Mensch. Aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer das Schwein und wer der Mensch war. Farm der Tiere. Hörspiel von Jürgen Liebing nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell. Es sprachen Harry Wüstenhagen, Otto Sander, Lothar Blumhagen, Bernhard Minetti, Klaus Herm, Herbert Wild, Mogens von Gado, Klaus Jepsen, Holger Kepich, Sibylle Gillis, Otto Czarski, Monika Hansen, Dieter Kursawe, Christa Lorenz, Uwe Müller, Hilde Sorgatz, Georg Trüfon und Martin Hirte. Musik Friedrich Scholz. Regieassistenz Bärbel Jachow. Schnitt Andrea Mayer. Ton Hans Martin. Regie Manfred Marchfelder.